Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. So, gestern haben wir über Betrachtung von der Empfindungen mittels Anapana gesprochen. Und wir haben erklärt die vier Übungen, die mit Betrachtung von Empfindungen mittels Anapana verbunden sind. Und wir haben sie erklärt nach der Theravada-Methode. Und die Theravada-Methode ist einfach Betrachtung von Einatmen und Ausatmen. Anapana heißt Einatmen und Ausatmen. Dann in diesem Kurs, wir haben auch angefangen, vielleicht später irgendwann beschäftigen wir uns damit mehr in Tiefe. Die chinesische oder tibetanische Methode von Betrachtung von Atmen, das dann viel mehr eng mit der indischen Tradition von Pranayama verbunden ist, indem hier das Hauptobjekt im Prozess von Verfeinerung von Atmen. Wir haben erklärt, diese Anapana-Übung ist eigentlich Prozess von Verfeinerung der Atmen. In diesem Prozess auch der Geist und die Empfindungen werden verfeinert, indem sie sind sozusagen, sie entstehen zusammen. Atem, Empfindung und Unterscheidung entstehen zusammen und sie entstehen zusammen wo? An der Stelle, wo Berührung ist. Jetzt in der chinesischen Methode, wir haben erklärt, die Berührung ist in der ganzen, im ganzen Körper. Und was ist der Vorteil davon, haben wir auch erklärt. Wir arbeiten dann mit nicht nur mit groben Atmen, das in Körper hinein durch die Nasenlöcher fließt, sondern wir arbeiten auch mit dem feineren Atmen, in dem sich eigentlich der ganze Körper beteiligt. Jetzt, wir haben auch erklärt, dass diese Methode von Anapanasati, das mit Betrachtung vor der ganzen Körper verbunden ist, ist zurückzuführen zu der Yogacara-Tradition in der nördlichen Buddhismus. Diese Shamatha und Vipassana ist am ausführlichsten in der Yogacara-Tradition erklärt. Dann abgesehen davon, was man so an Philosophie glaubt, wenn man über Yogacara, wenn man über Shamatha und Vipassana spricht in der nördlichen Tradition, immer benutzt man die Kategorien von Yogacara. Auch die Kategorie von diesem, von Alaya. Obwohl, wenn Sie später sich mit nördlichen Buddhismus beschäftigen, die den Weg von Bodhisattva besonders schätzt und betont, Sie werden sehen, sogar die Madhyamikas, sie niemand verneigt, verneint. Niemand verneint. Negiert. Was ist besser, verneint oder negiert? Verneint. Negieren ist gut, ja. Negieren sagt man in allen Sprachen. In Tschechisch auch. Aber verneint. So, jetzt wo bin ich bei Negieren, habe ich keine vergessen. Auch Madhyamika verneint nicht. Also diese Alaya Vidyana natürlich ist wichtig in allen Richtungen, die den Weg von Bodhisattva erklären. Nur es wird bei Madhyamika und sogar auch bei vielen Lehren von Yogacara nur als Mittel, nicht als Substanz verstanden. Da ist der Unterschied. Aber alle sind damit einverstanden, dass dieses Verständnis von Alaya Vidyana ist der königliche Weg zu Klarheit. Und da wir wollen verstehen, warum und wie es ist mit Meditation, ein Atmen verbunden. In der Theravada-Tradition und in den Agamas findet man auch den Ausdruck Alaya, aber es bedeutet nur eigentlich, dass der Geist sich die Welt abrückt. Der Geist hat Alaya, in dem er sitzt, appropriiert die Welt und den Körper. Also es hat ähnliche Bedeutung, so wie Tanha oder Durst oder Begierde. Indem der Geist Alaya hat, dann er hat Anhaftung. Alaya ist Anhaftung. Das hat auch mit Karma zu tun. Karma zu tun, natürlich. Jetzt aber im breiteren Sinne, Alaya bedeutet nicht nur Anhaftung, Alaya bedeutet Bewusstsein, das sich in dem ganzen Körper verteilt durch die Sinnen. Die fünf Sinnen sind in Alaya basiert. Und was wir durch die fünf Sinnen und sechste Sinn, das Grundlage ist für die anderen fünf Sinnen erleben, alles das sind natürlich Objekte von Alaya. Und auch die früheren Erfahrungen und Tendenzen des Geistes, die unsere jetzige Erfahrung beeinflussen, die sind auch Alaya. Also die Samen von den früheren Tendenzen und Karmas, die sind auch Alaya. Also die Sinnen, was wir durch Sinnen erfahren, die Welt, indem wir erfahren die Welt auf andere Weise, wir haben dann andere Struktur von Alaya. Die ganze Welt, alles, was wir erleben, ist dann Alaya. Das heißt, durch die Samen, die in unserem Bewusstsein gespeichert sind, wir erleben die Welt und wie wir die Welt erleben, das wird wieder gespeichert. So, das ist die bedingte Entstehung. Das entsteht gleichzeitig. Gleichzeitig wir erfahren die Welt und gleichzeitig wir transformieren unsere Erfahrung durch die Samen in Alaya. Jetzt, was wir verstehen sollen, natürlich, dieser nördliche Buddhismus unterscheidet sich von dem Buddhismus, das auf Agamas basiert ist, besonders in der Betonung von Nicht-Dualität. Erlebnis von Nicht-Dualität ist der Weg. Wenn Nicht-Dualität ist der Weg, wie erleben wir Nicht-Dualität? Im Einswerden. Dass wir verstehen eben, dass diese Nicht-Substantialität ist das Ganze von unserer Erfahrung. Und nicht Substantialität ist Leerheit oder Soheit. In Nicht-Substantialität, die Sachen sind, wie sie eben sind. Eine, also es gibt nur eine Substanz und diese Substanz ist eben diese Soheit. Das, was wir erfahren wollen. Also in diesem Sinne, Soheit hat enge Bedeutung. Das ist, was Soheit ist, was wir lernen durch unterscheidende Meditation. Soheit von, so Soheit von Erde ist Härte und so weiter. Soheit von Empfindung ist Empfang von dem Objekt. So ist das und es muss immer so sein. Das ist auch Soheit. Aber dann gibt es breitere Bedeutung von Soheit, was dann entschließt das Ganze von unserer Erfahrung. Ohne sozusagen ohne Unterscheidung. Also die höchste Wahrheit ist auch dann als Soheit geschildert und verstanden. Dann, was Yogacara von den anderen Richtungen unterscheidet, ist, dass Yogacara auch glaubt und behauptet, die Wichtigkeit von was wir gelernt haben in Anupada Sutta von diese richtigen Unterscheidung, die auch zu Soheit führt. Aber Soheit in begrenztem Sinne. Dann diese Soheit in begrenztem Sinne muss sich mit Soheit in höchstem Sinne ergänzen. So der Meditierende am Anfang, er betont Soheit in engeren Sinne, aber er verbindet es von Anfang an mit, nicht mit direkten Erfahrungen von Soheit in höchsten Sinne, aber mit Verständnis von Soheit in höchsten Sinne. Deswegen in nördlicher Tradition diese Logik und rationales Denken ist so wichtig und auch ein Teil von Vipassana. Indem man diese Soheit, obwohl man es noch nicht unmittelbar erfahren hat mit dem Körper, man versteht es schon und man dann macht es als ein Teil von Vipassana, indem man die Phänomene betrachtet, die man unterscheidet, betrachtet als Soheit. Und jetzt Was ist Vorteil dann, wenn man meditiert über Atmen in den ganzen Körper? Dann Bewusstsein verbreitet sich in dem ganzen Körper, nicht wahr? Und körperliches Bewusstsein in Gegensatz zu Augebewusstsein, Ohrbewusstsein, Nasebewusstsein, Zungebewusstsein. Körperliches Bewusstsein ist verteilt in jedem Teil des Körpers, in allen Organen, in allen Teilen des Körpers gibt es Körperbewusstsein, aber Augebewusstsein nur in der Auge und so weiter. Also diese Sensitivität des Körpers ist überall. Und diese Sensitivität des Körpers, was nimmt diese Sensitivität des Körpers wahr? Die Elemente. Und ganze unser Verständnis von Materie, unsere Wahrnehmung von Materie ist basiert auf den Elementen. So nach der Yogacara-Philosophie, die Elemente sind vollkommen die Grund, ohne Elementen keine Farbe, keine Geräusche und so weiter. In der Tat, die Farben, Geräusche sind auch Elemente. Nur die sind basiert auf den Elementen, nicht deriviert von den Elementen, wie meistens übersetzt wurde, sondern sie, wenn etwas gleichzeitig entsteht, es kann nicht deriviert sein. Nicht wahr? Es sind. Ich würde so gerne was fragen. Ich kann mir das so schlecht vorstellen. Ganz, man nimmt wahr, im Körper über alle Sinne. Ja, natürlich. Aber wenn die einzelnen Elemente dann betrachtet werden, dann analysiert man doch. Man wird bewusst davon, natürlich. Aber nicht analysieren. Wenn man Shamatha-Meditation macht, man wird bewusst, aber man analysiert nicht. Das macht man in Vipassana. In Vipassana dann auf Grundlage von Vitarka Vichara werden die Elemente zusammengesetzt und analysiert, aber nicht in Shamatha. In Shamatha ist man bewusst, aber nicht man denkt nicht daran, dass Herze ist Erde und aber man erfährt natürlich Härte. Wenn man über die Elemente meditiert, was macht man? Man muss unterscheiden. Das ist Erde, das ist Wasser, das ist Feuer, das ist in Shamatha, wie macht man das nicht? Alle, man weiß, Härte ist da, Kälte ist da, aber man lenkt nicht Aufmerksamkeit darauf und unterscheidet das nicht, dass es ja. Über die Empfindung. Nicht über das analytische. Vipassana heißt analytische. Meditation. Analytische Meditation ist auch dann im nordlichen Buddhismus ist Meditation über die Eigenschaften von Soheit. Und diese Eigenschaften von Soheit, indem man sie nennt, sie sind dann nur konventionelle Realität. Sobald man sie nennt, sie sind konventionelle Realität. Sie sind nur, sie sind nicht sozusagen selbstständige, existierende Einheiten. Dieser Eindruck kommt nur davon, dass man unterscheidet. Deswegen Eingang in Yogacara-Meditation ist, vier Sachen zu unterscheiden. Nama, das heißt nennen, Lakshana, das heißt Eigenschaft. Und Eigenschaft und Nennen ist nicht dasselbe. Dieser Unterschied gibt es nicht in Theravada, aber in Yogacara sehr wichtig. Eigenschaft ist und Nama ist nicht dasselbe. Nama ist Parikalpita. Es erzeugt durch Vikalpa. Nicht durch Realität, sondern Nama, diese ist nicht verbunden. Es ist sozusagen, es ist, kann nicht heilsam, kann nicht heilsam sein. Nama ist Avyakrita, so wie Nirvana. Es hat keine Substanz. Nama hat keine Substanz. Und Lakshana, indem man versteht alles als Parinama, wie übersetzt man Parinama, als Wechsel, als Wechsel des Geistes, Transformation, Parinama, beste Übersetzung. Dann diese Lakshana ist dann Transformation des Geistes. Warum ist es Transformation des Geistes? Weil nicht benannt wird. Weil man es mit der mit diesem Upachara, heißt Gewohnheit von substanziellen Denken verbindet. Deswegen ist es Transformation. Wenn diese Gewohnheit von substanziellen Denken nicht da ist, dann der Geist transformiert sich nicht. Er transformiert sich. Geist ist ein, aber er transformiert sich in 8 Sorten von Bewusstsein. Aber das ist ein bisschen kompliziert. Wir reden über später können Sie nachschlagen. Das ist die Besonderheit von Yogacara ist, dass es gibt 8 Bewusstseinsorten. Und diese 8 Bewusstseinsorten ist auch konventionelle Realität. Wahre Realität ist eine Bewusstsein. Und das ist zu erleben ist. Das, was zu erleben ist. Und diese wahre Bewusstsein hat Aspekt von Nirvana und hat auch Aspekt von Samsara. Dieser Aspekt von Samsara ist dann Alaya. Das ist Bewusstsein, das transformiert wurde durch diese Gewohnheit von Substanz. Substanz in Individuum in Substanz in Sachen. Alles das ist dann Grundlage sozusagen, es ist verbunden mit der Meditation. Indem man über den ganzen Körper meditiert und im ganzen Körper Atmen betrachtet, was passiert da? Wenn diese unterscheidende Denken erscheint, es wird gesehen als etwas störend. Es kommt zum Ausdruck sehr, sehr klar, wenn man die Aufmerksamkeit über ganze Körper verteilt. Wenn man hier konzentriert, wird es nicht so klar, weil man hat so, man verlässt sich an Unterscheidung von der Berührungsstelle und von der Sachen, die da eine kleine Stelle. Aber da, wenn die Achtsamkeit verteilt sich auf den ganzen Körper, dann sozusagen Erfahrung von dem Körper, Erfahrung von Körper, diese buddhistische Philosophie nach, besonders Yogacara nach, ist mit Pratyaksha verbunden, ist unmittelbare Erfahrung. Erfahrung von Alaya ist auch unmittelbare Erfahrung. Aber Erfahrung, dass wir mit sechsten Sinne, mit Unterscheidung machen, ist nicht unmittelbare Erfahrung. Es ist gemacht durch diese Samen von früheren Erfahrungen, die wir dann anwenden, um die Sachen zusammenzusetzen und definieren, nicht wahr? Ist es auch stärker mit Willen verbunden? Ja, alle, wenn keine Wille, dann keine Bewegung des Geistes. Das kommt immer vor. Aber auf jeden Fall, wenn man verteilt Achtsamkeit über den ganzen Körper, was passiert? Dieser Faktor von Fokussierung wird ganz anderes. Es wird Totalität einschließen. Und hier anschließt es auch Totalität. Natürlich, man erfährt auch den ganzen Körper. Aber durch Fokussierung, Fokus ist auf einer Stelle, nicht auf den ganzen Körper. Deswegen Eindruck ist ganz anderes. Dieser Eindruck von Totalität entsteht nicht so klar. Und eben dieser Eindruck von Totalität führt dazu, dass man sehr, sehr klar sieht, dass eigentlich alle unterscheidende Denken man kann sich nicht darauf entlassen. Es erscheint so wie Leiden. Und indem man diese Konzentration nicht versucht zu fokussieren auf einer Stelle, dann diese Erfahrung von Totalität und das Totalität und unterscheidende Denken können nicht zusammengehen, erscheint sehr klar. Und das ist eben, was man will, dass diese Erfahrung von Totalität wird gesehen als also Erfahrung von unterscheidenden Denken wird erscheinen als Störung für Erfahrung von der Totalität, die man durch die unmittelbar durch die fünf Sinne macht. Ja, habe ich mich klar ausgedrückt? Ja. Ich hätte noch eine Frage. Also wenn es in der Nicht-Dualität keine Unterscheidung gibt, was ist dann mit dem edlen achtfachen Pfad, wo es ja schon rechte Ansicht in der, was den Weg von Bodhisattva anbetrifft, es gibt nur eine Wahrheit. Es gibt nicht vier Wahrheiten. Vier Wahrheiten ist nur die konventionelle Realität. Die wahre Realität ist eine Wahrheit. Deswegen im Abend wir rezitieren, alles ist Leerheit, nicht wahr? Oder alles ist Wahrheit. Das ist zu erfahren. Die vier Wahrheiten, was den Weg von Bodhisattva anbetrifft, ist nur Mittel. Und Mittel ist mit konventioneller Realität verbunden. Unterscheidung ist immer konventionelle Realität. Was man nennen kann, ist unbedingt nur konventionelle Realität. Egal was das ist, konventionelle, was man nennen kann, ist konventionelle Realität. Deswegen, durch diese in konventionelle Realität gibt es Widersprüche. Aber in der Einheit gibt es keine Widersprüche. In konventioneller Realität gibt es Widerspruch zwischen dem Weg und zwischen Leiden und Ursache für Leiden, nicht wahr? Was ist denn zum Beispiel mit ethischem Verhalten? Mit ethischem Verhalten? Das ist auch Mittel. Alles ist nur Mittel. Wenn man Fisch gefangen hat, sagen die Chinesen, dann wozu braucht man dann Angeln? Mittel ist immer durch Mittel kommt man zu Klarheit. Aber wenn man zu Klarheit kommt, dann diese Mittel, sogar Dharma, wird gesagt, auch in Theravada, sogar Dharma muss man im Ende los. Nicht wahr? Alles, an was man haftet, kann nur an alles, an was man haften kann, kann nur konventionelle Realität sein. Weil an die höchste Realität ist höchste Realität, in dem es keinen Fall Objekt für Anhaftung sein kann. Das ist klar. Das heißt nicht, dass wir nicht brauchen konventionelle Realität. Also was Yogacara anbetrifft, sehr interessant. Da gibt es natürlich viele, viele Diskussionen für Yogacara. Diese, was normalerweise konventionelle Realität genannt wird, ich, du, er und so weiter, das existiert überhaupt nicht. Konventionelle Realität sind die 5 Aggregate. Dann konventionelle Logik sind die 4 Wahrheiten. Konventionelle Erleuchtung ist der Sotapanna und so weiter. Und konventionelle Wahrheit ist Nirvana in dem Sinne, dass es etwas anderes ist als Samsara. Und für die Yogacharas konventionelle Realität fängt an mit den Aggregaten. Es ist konventionelle Realität, in dem die Aggregate Ayatanas existieren, nur damit man wegschafft diese Gewohnheit von Substantialität. Und dann Logik ist dann darauf basiert. Logik sind dann die 4 edlen Wahrheiten, sind Logik in dem Sinne, dass sie auf Unterscheidung basiert sind, auf konventionelle Realität. Und Stromeintritt auf konventionelle Realität. Dann, es gibt eine Stufe höher in den Weg von Arahat, konventionelle Realität, sind die Menschen und die Sachen und so weiter. Und Logik fängt an mit den 5 Aggregaten. Und dann Realisierung ist durch die Wahrheiten, vier edle Wahrheiten, und das ist durch Unterscheidung. Deswegen ist es auch noch konventionelle Wahrheit. Und da die wahre Wahrheit ist dann die Realität, dass nicht mehr Objekt von Unterscheidung werden kann. Dass von der unterscheidenden Geist hinausgeht. Ist das klar? Das ist das weder Wahrnehmung noch Nichtwahrnehmung. Das ist Samsara-Wahrnehmung, Nichtwahrnehmung. Das hat nichts mit damit zu tun. Gibt es im Pali-Kanonen-Sutta, wo dieses konventionelle Realität und höchste Realität erklärt wird? Ja, Sutta-Nipata. Wie verbindet denn der dann wohl sagbar das Konzept von Leerheit mit dem Mitgefühl? Also wenn noch nichts existiert, wenn alles leer ist, wie kann ein Bodhisattva dann noch irgendwie ein Mitgefühl haben? Aber Leerheit ist nicht existent. Das ist Nihilismus. Leerheit ist nicht existent. Leerheit ist Zustand von ohne Substanz. Das heißt nicht, dass es Negierung ist. Das ist Missverständnis. Wenn das Negierung wäre, dann die bedingte Entstehung ist leer, dann nichts macht Sinn. Theravada auch erklärt, die bedingte Entstehung ist leer, nicht wahr? Das ist nicht unbedingt mit Bodhisattva-Weg verbunden. Es muss unbedingt substanzlos sein, weil wenn es da in bedingten Entstehung Substanz wäre, dann nichts kann entstehen, was Substanz hat. Deswegen rezitieren wir jeden Tag, nichts entsteht, nichts vergeht. Wenn Substanz da wäre, dann was kann entstehen? Substanz kann nicht entstehen. Deswegen heißt es Substanz. Dann diese Nicht-Substantionalität ist Soheit. Und für die Yogacharins, diese Nicht-Substantionalität muss eine Grundlage haben. Das ist dann konventionelle Verständnis von Leerheit. Leerheit, so wie in den Suttas erklärt wird, muss Leerheit von etwas sein. Etwas muss da sein, das existiert, damit man Leerheit fassen kann. Die Madhyamikas haben andere Meinung. Und diese etwas, was man verstehen muss, ist der Geist. Der Geist ist Leerheit selbst. Und der Geist existiert für Yogacara. Also existiert für einige nur als Mittel, für einige als Substanz. Da gibt es verschiedene Meinungen natürlich, aber das ist zu kompliziert jetzt. Aber damit man Leerheit erfährt, der beste Weg ist, dann einzunehmen, Existenz von Geist. Und alles, was wir erfahren, ist dann Transformation des Geistes auf Grundlage von dieser Gewohnheit von substanziellem Denken. Das auf Nama basiert ist. Und wenn man über Atmen meditiert, soll man das auch erfahren. In diesem Sinne, dass diese Nennen von den Dingen erscheint als Leiden. Darüber meditiert man. Wenn man sich auf den ganzen Körper konzentriert, den ganzen Körper wird unmittelbar erfahren. Aber die Namen, die wir nennen, werden nicht unmittelbar erfahren. Die werden erfahren durch den Yogacara, zu den Filter von Organ von Denken, das heißt Manas. Und dieses Organ von Denken nimmt diese universale oder diese Alaya-Bewusstsein als Ich. So befinden wir uns im Zustand von Samsara. Dann in der Tat, es gibt nur ein Bewusstsein, so gibt es nur eine Wahrheit. Aber wir erfahren es nicht so, weil wir an diese Trennung anhaften. Und diese Trennung, wir anhaften durch Namen und sich verlassen auf Namen. Dann durch Namen nehmen wir diese Trennung als etwas Wahres, weil diese Zeichen von dem Objekt, das wir sehen, ist direkt verbunden schon mit dem Nennen-Prozess. Aber dieses Zeichen existiert, aber Nennen hat keine eigene Realität. Aber Zeichen existiert im Sinne von bedingter Entstehung. Wenn wir Zeichen von Einatmen und Ausatmen haben, haben wir da bedingte Realität. Es ist bedingt durch Berührung, durch die Organe, durch Bewusstsein. Zeichen entsteht auf Grundlage von Bedingungen, aber Name in der Wahrheit nicht entsteht, weil es hat keine eigenen Eigenschaften. Name hat keine eigenen Eigenschaften. Deswegen, was jemand in einer Sprache nennt, nennt man ganz anderes in anderer Sprache, nicht wahr? Was ein Konzept für eine Gruppe der Wesen ist ganz anderes als Konzept in andere Gruppe der Wesen. Deswegen wir reagieren an anderes, aber die Zeichen, das wir wahrnehmen, sind dieselben oder sehr ähnlich. Wenn ein Hund sieht 500 Euro, er lässt sich nicht beeindrucken. Wenn er sieht etwas anderes, was ihm gefällt, alte Knochen mit Fleisch, dann hat er ganz andere Reaktionen. Wenn ein Deutscher sieht 500 Euro, er wird sehr beeindruckt. Vielleicht wenn man geht nach Brasilien und die Indianer, wenn sie 500 Euro sehen, sie werden gar nicht beeindruckt und sind auch Menschen. Diese Namen schaffen unsere Realität, die wir dann erfahren durch die Zeichnen. Und die Zeichnen sind schon beeinflusst von den Namen, die wir angewendet haben. Aber Namen selbst haben keine Realität. Deswegen, die Namen sind nicht heilsam oder unheilsam. Der Geist, der durch Namen mit Namen arbeitet und sich an Namenunterscheidungen richtet, der wird heilsam oder unheilsam. Deswegen brauchen wir richtige Namen für die Sachen. Das ist sehr wichtig. Aber Namen haben keine Eigenschaften. Das ist Yogacara. Vasubandhu sagt, Vigyana Parinamo Asau Vikalpo Yad Vikalpyate Tena Tam Nasti Tasmat. Vigyaptimatratam. Alles, was wir erfahren als wahr, ist Transformation von Bewusstsein. Diese Transformation von Bewusstsein ist wegen Differenzierung. Diese Differenzierung dann bringt diesen Eindruck von Substanz in den Dingen, wo gar keine wahre Substanz ist. Dann ist es Vikalpoya Vikalpyate, das ist ein nur Differenzierung, das differenziert. Aber diese Differenzierung differenziert mittels etwas, was nicht existiert, die Namen. Deswegen ist es nicht wahr. Und wenn man das versteht, wird man verstehen, dass alles das ist nur Bewusstsein. Es gibt nicht in der Natur was Festes. Das, was wir als Festes erfahren, das sind unsere Gewohnheiten, sich verlassen an Substantialität, das durch Namen vermittelt wurde. Ist das klar? Und das, wenn man über Atmen, dann gibt es vier, in Vipassana hineinzugehen, im Sinne von Yogacara, gibt es vier Parieshana, vier Sorten von Suchen. Nama, Lakshana, Eigenschaft, Nennen, Eigenschaft, Selbstsubstanz und Differenzierung auf Grundlage von Selbstsubstanz. Indem wir glauben an das, was wir nennen, wir glauben an Substanz in die Sachen und an Realität von den Differenzierungen im Sinne von Substanz. Und das ist eben das, was uns von der Realität trennt, dass wir in Einatmen und Ausatmen mit der ganzen Körper erfahren. Wir brauchen nicht dafür diese Vermittlung von unterscheidenden Denken. Nicht wahr? Wir brauchen es nicht zu nennen. Und genauso, diese Alaya Vigyana ist da. Wir brauchen es nicht zu nennen. In dem Sinne, dass wir bewusst sind. Die Tatsache, dass wir bewusst sind, von dem Objekt und von sich selbst, also von Geist, das bewusst werden kann, das ist Alaya. Diese Selbstbewusstsein heißt Svasamviti. Svasamviti ist Alaya. Diese Alaya durch diese unterscheidende Denken wird erzeugt einen, das sieht, also Subjekt, und das, was gesehen wird, also Objekt. Durch was? Durch diese Gewohnheit, die Zeichen von den Objekten, die wir erfahren, zu nennen und dann zu substantialisieren. Dann diese Meditation über Einatmen und Ausatmen ist dann verbunden mit dieser Suche, was unmittelbare Erfahrung ist und was wir dann nennen. Dann, wenn man so meditiert, dann allmählich alles, was man nennt, diese differenzierende Denken, wird als Leiden betrachtet. Dadurch geht man in dieses Verständnis von Nicht-Dualität. Das ist die Sonderheit von dieser Meditation. Und diese Meditation über ganzen Körper ist dann sozusagen ist verbunden, kann verbunden sein mit dieser Einstellung. Diese Einstellung ist auch kein Dogma, es ist nur ein Weg. Wenn man es als Dogma betrachtet, dann geht man weit weg. Aber es ist ein Weg in dem Sinne, dass man allmählich vermindert und dann ganz eliminiert diese Eindruck von Realität von den differenzierenden Denken. Diese differenzierende Denken wir brauchen unbedingt. Ohne das wir können nicht funktionieren. Aber wir brauchen uns überhaupt nicht dran zu verlassen. Deswegen Sutta Nipata, das kommt nicht von irgendwelchen Mahayana-Schriften. Sutta Nipata sagt, der Weise, er benutzt die Namen und die Konzepte, aber er hängt nicht darauf. Er hängt nicht daran. Er hängt sich nicht auf. Was uns eigentlich aufregt, sind die differenzierenden Gedanken. Wenn wir uns darauf nicht verlassen, dann wir lassen uns nicht aus der Ruhe bringen. Ist das wahr? Ja. Aber differenzieren kann auch für Klarheit führen. Dass niemand negiert das. Ich sage lieber nicht nein. Jetzt sollte ich das Gegenteil immer verneint sagen, damit ich es richtig lerne. Aber man hat Angst von Komplikationen. Wenn man meditiert, dann sollte man nicht Angst von Komplikationen haben. Und das ist dann, wenn man das so nimmt, dann diese Einstellung zur Meditation ist sehr, sehr nützlich. Nagarjuna sagt, dass in Kommentar zu Pragyaparamita Sutra in 25.000 Versen, dass die Lehre von Buddha hat nur einen Geschmack. Es hat nicht zwei Geschmäcke. Geschmack von Befreiung. Und das ist der einzige Geschmack. Und man sollte so sehen. Aber es gibt einige, die gehen zu dem anderen Ufer. Zu anderen Ufer gehen ist natürlich zu Ufer von Befreiung. Gate, Gate, Paragate, immer rezitieren wir. Einige gehen so wie Hasen. Sie springen in Wasser und dann berühren sie nichts, was in der Mitte ist. Und dann springen sie auf andere Ufer. Dann einige gehen so wie Pferde, die gehen, bis sie nicht mehr gehen können. Dann schwimmen sie und dann gehen sie wieder. Und der Buddha geht wie ein Elefant. Jeder Schritt von Überquerung des Flusses, er kann direkt mit dem Körper berühren. Dann, er kann natürlich am besten den Weg erklären für Nutzen von allen, indem er alles berührt hat mit einem eigenen Körper. Indem er alles berührt hat mit eigenem Körper, er lässt sich nicht von den Konventionen, er benutzt die Konventionen, die wir Menschen sie schaffen, und aber er lässt sich nicht davon stören. Und dafür ist Yogacara natürlich sehr, sehr nützlich. dann in anderen Sinne, was die Wesen also stört, die Ruhe des Geistes stört, nach der sich alle Wesen, die ein bisschen Vernunft haben, sehnen. Das ist Anhaftung an diese Upachara, diese Gewohnheit von substantiellem Denken. Wegen dieser Gewohnheit, so die Interpretation in dem Bodhisattva-Weg, wegen dieser Gewohnheit, die Wesen leiden eigentlich. Also in diesem Sinne, es ist nicht genug, zu tief zu erleben, diese Leerheit von Personen. Man sollte genauso tief erleben, die Leerheit von allen Erscheinungen. Und wenn man Leerheit von allen Erscheinungen tief erlebt hat, dann, das ist Öffnung für Dharmakaya, für Körper von Dharma. Ein Körper von Dharma ist Buddha. Das wird gesagt in Theravada auch. Deswegen, wenn der Sariputra sagt, wer sieht den Buddha, der sieht Dharma, wer sieht Dharma, der sieht den Buddha. Warum? Weil er die Falschheit von allen Tendenzen anzuhaften an Gewohnheit von Substantialität schon überwunden hat. Er ist davon frei. Dann er ist eins mit der eine Realität. Für die Yogacharins ist es eine Realität des Geistes. Anderen brauchen gar nicht solche Mittel. Na gut, dann jetzt kommen wir endlich zu den Übungen. Wir haben ein bisschen sie übersprungen. Was sind die Übungen mit Gefühl? Anapana. Erste ist Piti. Piti Patisamvedi Asasisamiti Sikhati Piti Patisamvedi Pasasisamiti Sikhati Sukha Patisamvedi Pasasisamiti Sikhati Asasisamiti Sikhati Sukha Patisamvedi Pasasisamiti Sikhati. Dann Chitta Sankara Patisamvedi Asasisamiti Sikhati Chitta Sankara Patisamvedi Pasasisamiti Sikhati Pasambayam Chitta Sankaram Asasisamiti Sikhati Pasambayam Chitta Sankaram Pasasisamiti Sikhati. Wie wird das übersetzt? Diese Piti empfinden, wir haben schon übersetzt. Alle haben Entzückung empfinden, ich atme ein, atme aus, Glückseligkeit empfindet, ich atme ein, atme aus, also ich lerne so zu machen, ich lerne, indem ich Fortschritte mache in Richtung von Realisierung, in Richtung von, in diesem Übung dann die Shamatha und Vipassana treffen zusammen. Das ist genau, was nördlicher Buddhismus betont, wie treffen sie zusammen. Indem man in Versenkung betrachtet die Vergänglichkeit. Und dann, wir haben erklärt, wie empfindet man lernt einzuatmen, auszuatmen und empfindet man die Formationen des Geistes. Wir haben erklärt, was sind Formationen des Geistes? Wahrnehmung und Empfindung. Dann Was macht man in Theravada? Wir haben erklärt, man sieht, wie sich diese Formationen des Geistes ändern in verschiedenen Stufen von Denken. Und in erste Jhana, zweite Jhana, dritte Jhana, vierte Jhana, die Wahrnehmung, Empfindung wird anderes. Wenn man angrenzende Sammlung hat, auch anderes. Wenn man nicht gesammelt ist, auch ganz anderes. Und Passambayam, Kaya, diese Chitta Sankaram, was heißt das? Man erzeugt immer feinere Gefühle und feinere Wahrnehmungen bis zu vierte Jhana. In vierte Jhana dann natürlich keine Störung in Empfindung und keine Störung in Wahrnehmung. Warum? Wir haben es schon erklärt. Sati wird völlig gereinigt, weil die acht Apalaksha sind nicht mehr da. Das haben wir gelernt. Jetzt nach Yogacara, nach nördlichen Traditionen, wie meditiert man so? Indem man Empfindung im ganzen Körper betrachtet und indem man Empfindung im ganzen Körper betrachtet, man sieht auch diese Leiden, das mit unterscheidenden Denken verbunden ist, dann wie meditiert man? Wenn dieser Eindruck von Substanz, von Ich entsteht, dann Passambayam. Passambayam heißt verfeinern und Passambayam heißt auch entfernen. Indem man verfeint, man entfernt. Das ist sehr wichtig für Verständnis von Meditation. Man entfernt die Hindernisse, je feiner der Geist wird. Also wenn ein Eindruck von Substantialität da entsteht, man entfernt das. Wenn ich irgendwelche Zweifel habe an Nicht-Substantialität, er entfernt das. Und so dann werden die Gefühle geläutert. Es gibt dann kein Gefühl, an dem man anhaften kann. Im Sinne von, das bin ich, das gehört mir. Also diese zwei Seiten ergänzen sich natürlich, das ist kein Widerspruch. Verfeinerung ist, die Hindernisse zu entfernen. Und die Hindernisse in Betrachtung der Gefühle ist eben Anhaftung. An Anhaftung ist an was? Anhaftung ist an Gefühle. Wegen Anhaftung an Gefühle sind Anhaften an den Geist, dass die Gefühle unterscheiden. Ist das klar? Also, es sind die Gefühle, die Karma erzeugen. Deswegen dieser Teufelskreis von bedingten Entstehung, von Tod und Wiedergeburt. Man kann nur entfernen, indem man die Nicht-Substantialität der Gefühle richtig versteht. Das nach Dighanaka Sutta in Majjhima Nikaya, in mittleren Sammlung. Der Sariputra hört, wie der Buddha erklärt seinem Onkel, der lange Nagel-Yogi, Fingernagel-Yogi, und er versteht, und das wird seine Erleuchtung, er versteht die Nicht-Substantialität der Gefühle. Deswegen der Arahat oder der Buddha wird genannt als einer ohne Gefühle. Sie haben sehr, sehr klare Gefühle, sehr, sehr klare Empfindungen, aber sie sehen, haben durchgedrungen, haben durchgedrungen die Nicht-Substantialität der Gefühle. Das ist keine Gefühle zu haben. Keine Gefühle haben kann niemand. Dann ist er tot. Aber die Nicht-Substantialität der Gefühle durchzudringen, das ist Inhalt von Erleuchtung im Buddhismus. Wenn man sich nicht da irrt, irrt man sich nicht mehr über den Geist, Natur des Geistes. Und im Sinne von Yogacara, wahre Geist ist nicht an Differenzierung gebunden. Und Suche nach Nirvana ist Suche nach dem wahren Geist in diesem Sinne. Ja? Ich würde gerne noch mal fragen, zu dem Bewusstseinsstrom, wenn man das jetzt, wenn die Gefühle, die ja Karma erzeugt, wenn die Gefühle jetzt transformieren oder wenn die verschwinden, das heißt, es führt sich jetzt Geburt, neue Geburt. Richtig, natürlich. Ja. Weil Anhaftung in bedingten Entstehung, Anhaftung an Gefühle erzeugt Karma und Karma erzeugt Wiedergeburt. Und dann in Vergangenheit ist es wegen Nichtwissen, jetzt ist es wegen Anhaftung und Nichtwissen und Anhaften ist ein Prozess. Indem wir anhaften, wir haben Nichtwissen. Indem wir Nichtwissen haben, wir anhaften. Indem wir Nichtwissen hatten im vorigen Leben, wir haben Anhaftung an Formationen, die Bewusstsein erzeugen. Und Wiedergeburt kommt. Wer wird wiedergeboren? Bewusstsein. Welche Bewusstsein? Alaya, Bewusstsein, das anhaftet. Aber diese Alaya hat auch andere Seite. Und das erfährt man am besten durch eben durch diese Meditation von Nicht-Substantialität des Geistes. Na gut, wir haben viel gesprochen. Dann machen wir eine Pause und vielleicht abend, dann ergänzt sich das alles. Wir sprechen über letzte Teil, dann die vier Übungen, die mittels Einatmen und Ausatmen zu Verständnis von Geist führen. Was sind die vier? Was sind die vier Übungen? Sie können nachdenken, was ist erste Übung? Chitta Pati Samvedi Asasi Samiti Sikati, Chitta Pati Samvedi Pasasi Samiti Sikati. Ich den Geist erfahrend, ich atme ein und ich atme aus. Nicht wahr? Pasambayam Chittam Asasi Samiti Sikati, Pasambayam Chittam Pasasi Samiti Sikati. Ich verfeinere den Geist, weil einatmen und ausatmen. Samadaham Chittam Asasi Samiti Sikati, Samadaham Chittam Pasasi Samiti Sikati. Ich versammle den Geist, einatmen, ausatmen. Und Vimochayam Chittam Asasi Samiti Sikati, Pasasi Samiti Sikati. Ich befreie den Geist, weil einatmen und ausatmen. Das sind die vier Übungen, die wir dann abend bisschen erklären können. Bisschen, weil dieser Kurs geht zu Ende. Und dann sammelt es sich alles, diese Betrachtung des Geistes als natürliche Folge von Verständnis von dem Objekt, was Körperlichkeit ist, von Brücke zwischen Objekt und Geist, was Empfindung ist, und dann von Geist selbst, was Wurzel ist von alles, was wir erfahren, also von damals. Omitobo. Dann wir machen 10 Minuten Pause und haben noch eine halbe Stunde zu meditieren.